Ich mag heute keine Regentropfen, die mir so doll ans Fenster klopfen. Ich möchte lieber fröhlich sein, drum wünsch ich mir Sonnenschein. Du hast mich so lieb angestrahlt, das war so schön und auch so warm. Kein Blick auf dieser weiten Welt hat mir so viel vom Glück gezielt.